Vice nulla tinges. Vam datum ordin. Nat frut salcinet. Ihr wisst, dieser Mann gehört nur mir. Wir brauchen ihn. Schon höchste Zeit. Der Hunger schreit. Gibt es denn heut gar nichts für uns? Habt ihr immer dran gedacht und euch Beute mitgebracht? Ich hab für Hunger doch Verständnis. Erst der Meister, dann die Brut, dieses Bad in jungem Blut, es erneuert unser Bündnis. Hier für euch, nun verschwindet! Ich allein will es tun. Wie das Kleine sich windet, wenn der Schein nicht trügt, schreit ein Weib nach dem Sohn. Meine Kinder dieser Nacht, in der Dunkelheit erwacht, willst du nicht heimlich sie belauschen? Ich bin ihr Meister, ihr Boyar, ruf sie herbei an den Altar der schwarzen Töne, die berauschen. Doch nun such ich das Neue und ich lass sie zurück. Ohne Wehmut und Reue, auf ins fremde Land. Denn ich brauch frisches Blut, um mich zu stärken. Blut aus frischem Quell, keiner wird es merken. In England, ich am Land, wie jeder Fremde unbekannt, bin ich mit Taten und mit Namen. Ein bleiches Antlitz im Gewühl, ein kurzes stechendes Gefühl, und in ihr keimt mein kalter Samen. Hier begegnen die Leute mir mit Argwohn und List, sind nur schwierige Beute. Auf ins neue Land, denn ich brauch frisches Blut aus zarten Kehlen. Frag nicht, ob sich's schickt. Wird es quälen, ein Kavaliersdelikt. Auch du und Mina sollt ewig leben. Auf mein Gebot hin bringt ihr das Entsetzen und das Volk. Sprich nicht von Mina, sie ist mein Leben. Du willst nicht hören, ewig lebt ihr nur durch mich. Eine kleine Menge Blut ist ein würdiger Tribut, denn es wird reichlich dir gegeben. Sind wir verbannt auch in die Nacht und nur fürs Schattenreich gemacht, so kosten wir doch voll am Leben. Lasst uns langsam genießen, wir verlieren keine Zeit. Blut in Strömen wird fließen. London rächelt schon, London bringt frisches Blut mir zur Erlösung.